Adesso passiamo dall'Italia al centro Europa, all'Ungheria, che è un tema del quale parlerà il professor László Zarka, che lavora all'Accademia delle Scienze di Budapest, che è uno studioso specialista di problemi di minoranze, che è redattore di una rivista specializzata ungherese, Regio, che si occupa di questi problemi e che si è occupato poi in maniera particolare anche dei rapporti fra ungheresi e slovacchi, tra due culture, tra due popoli che si sono trovati spesso in posizioni conflittuali. Il tema affrontato nella sua relazione sarà quello della tutela giuridica delle minoranze ungheresi e la politica estera ungherese dal 1920 al 29. E da questo titolo si vedono già due motivi, direi, fondamentali per tutte le nostre discussioni. Da una parte quella del significato della storia ungherese nei problemi delle minoranze, soprattutto quando dopo il 1918 una nazionalità storica, una nazionalità tradizionalmente egemone come quella ungherese si trova in una situazione per cui un ungherese su tre, se non sbaglio, vive al di fuori dei confini dello Stato nazionale ungherese. Quindi esistono problemi di minoranze drammatiche sia per il dato quantitativo sia per il fatto che si trattava di una nazionalità che non era abituata a trovarsi in una posizione di minoranza. E poi l'altro aspetto essenziale per la vita di molte minoranze, l'interrelazione tra tematiche di politica estera e tematiche relative alle condizioni delle minoranze. Do la parola al professor Zarka. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich möchte mich vor allem bedanken für die Einladung an diese Konferenz, wo wir über die Minderheitenrechte einer abgrenzten und abgeschlossenen Periode der europäischen Geschichte diskutieren können. Die heutige dynamische Entwicklung des internationalen Minderheitenrechts hat auch bei uns in Ungarn die große Interesse erweckt, die Methoden und Praxis der Zwischenkriegszeit tiefgehend zu analysieren. Noch zwei ganz kurze Vorbemerkungen. Ungarn ist seit 1920, das heißt seit Unterschreibung der Friedensvertrag von Trianon, ein Land, wo die ganze Intelligenz und viele Millionen einfachen Leuten sind Minderheitenexperten geworden. Die mehr als 3 Millionen Minderheiten Magyaren, Minderheiten Ungarn, leben heute schon in 8 Ländern, 8 Nachbarländern. Und das bedeutet für Ungarn große Aufgaben und große Disziplinen auch, Selbstdisziplinen. Für diese Minderheiten ist Ungarn eine ganz eindeutige Bezugsgesellschaft und Bezugsstaat in sprachlichen, kulturellen und in bestimmten Sinne auch in politischen Hinsicht. Die ungarischen Minderheiten haben bis jetzt ganz eindeutige ethnische nationale Orientation. In ihren Identität sind die ungarischen nationalen Faktoren, ethnische Faktoren, bis heute dominierend, während die Staatsangehörigkeit bei diesen Minderheiten nur als zweiter oder dritter Faktor erschienen ist. Das heißt, es handelt sich um einen besonderen Typ der nationalen Minderheiten, nationalen Volksgruppen, die starke nationale Identität haben, mit starken Integrationstendenzen im Rahmen einer ungarischen Sprach- und Kulturnation. Ja, und jetzt zum Thema. Die ungarische Außenpolitik zwischen den beiden Weltkriegen war darum bemüht, einen Doppelziel, das heißt der Erhaltung der ungarischen Minderheiten sowie Erreichung einer friedlichen Grenzrevision zu entsprechen. Mit unserem Vortrag wünschen wir die Bestrebungen des ungarischen Rechtsschutzes der Minderheiten in den 20er Jahren und das Verhältnis zur offiziellen ungarischen Außenpolitik kurz zu skizzieren, und zwar auf der Grundlage der beim Völkerbund eingereichten Petitionen. Die ungarische Friedensdelegation hat am 20. Februar 1920 in Versailles die Gestaltung eines solchen umfassenden Rechts- und Institutionssystems zum Minderheitenschutz vorgeschlagen, welches die vorsichtigen und zurückhaltenden Vorstellungen vor Vertretern der siegreichen Großmächte übertraf. Laut der ungarischen Eingabe-Memorandum zum Beispiel hätten zur Minderheit gehörenden Volksgruppen ihr ursprüngliches, mit der sogenannten Mutternation übereinstimmendes, einheitliches, konfessionelles Organisation beinbehalten können, ohne Rücksicht auf die neuen Landesgrenzen. Dazu können wir nur eine ganz kleine Notiz machen, dass gerade vorige Woche hat Heiliger Stuhl Vatikan endlich eine neue territoriale Reorganisation der ungarischen katholischen Kirche entschieden. Für Siebenbürgen bleibt diese Frage bis jetzt eigentlich ungelöst, für katholische Kirche in Siebenbürgen, Magyaren. Hinsichtlich der Aufrechterhaltung von Schulen sowie kulturellen Institutionen beziehungsweise in Fragen des Sprachgebrauches oder der Religionsausübung werden nach diesem Vorschlag die Minderheiten angehörenden Staatsbürger gemeinsam eine Individualität darstellen, der autonome Rechte zustehen. Dieses Memorandum oder die Note der ungarischen Friedensdelegation umriss weiterhin sehr umfangreiche Rechte des Sprachgebrauchs in Verwaltungskörperschaften, in Justiz- und Selbstverwaltungsbereich. Als wichtiges Grundprinzip empfahl die ungarische Eingabe, ungarische Memorandum, dass eine Veränderung der Verwaltungseinheiten von Gesichtspunkt der Änderung der Proportionen der Minderheiten her verboten sei. Und gerade diese Empfehlung ist bis heute eine Streitfrage, man kann sogar über Kampffrage sprechen, in der Slowakei, in Siebenbürgen, in Karpato-Ukraine und auch in Vojvodina. Weiterhin erbat die ungarische Friedensdelegation Garantien gegenüber einer Enteignung des Besitzes von Minderheitenangehörenden rechtlichen und natürlichen Personen auf gesetzlichen bzw. Verwaltungsweg. Dieses Memorandum hat für den ungarischen Staat dieselbe Verpflichtungen auf sich genommen. Die Antwortnote oder das Begleitschreiben von Alliierten vom 6. Mai 1920 stellt hinsichtlich der von Ungarn empfohlenen Vorschriften fest, dass deren Anerkennung, ich zitiere, unüberbrückbare Komplikationen zur Folge haben würde, Zitat Ende, und legt jeden Einspruch kategorisch zurückweisend fest. Ich zitiere weiter: Was die unter die Hoheit anderer Staaten gelangenden ungarischen Volksgruppierungen angeht, sichern die seitens Rumänien und dem Staat Serbien, Kroatien, Slowenien bereits unterzeichneten und von tschechoslowakischen Staat schon ratifizierten Verträge zum Schutze der Minderheiten die Interessen der Minoritäten im vollen Umfang. Zitat Ende. Die den ungarischen Minderheiten gegenüber getroffenen, ihre ökonomischen, politischen und kulturellen Rechten einschränkenden Maßnahmen im bedeutenden Umfang jedoch haben bereits sofort zu Beginn der 20er Jahre bewiesen, dass die Befürchtungen von ungarischer Seite hinsichtlich der geringen Wirkung des Minderheitenschutzes keinesfalls übertrieben waren. Aufgrund der Annullierung der zuvorigen ungarischen Staatsbürgerschaft bzw. bei der erneuten Beantragung kam es in mehreren 10.000 Fällen zu willkürlichen Verfahren, und auf diese Weise gestaltete sich das Problem der Minderheiten und jenes des Besitzrechts der sogenannten Optanten in der gesamten Zwischenkriegszeit zu einer grundsätzlichen Frage des internationalen Rechts in Mitteleuropa. Die von den Behörden der neuen Nachfolgestaaten vorgenommenen Ausweisungen, die Ablehnung mehreren 10.000 Personen betreffenden Anträge auf die Staatsbürgerschaft und damit in Zusammenhang stehenden materielle, moralische und rechtliche Nachteile haben am häufigsten den gemeinsamen Gegenstand von Bestrebungen und Rechtsschutz seitens der ungarischen Regierung sowie der ungarischen Minderheiten gebildet. Und auf dem Territorium des früheren polyglotten historischen Ungarn gab es in den 20er Jahren insgesamt 208 Minderheitenpetitionen, von denen 199 die Gewährung der Rechte der in den Nachfolgestaaten lebenden Minderheiten und nur 9 jene der Minderheiten in Ungarn urgierten bzw. deren Beschwerden vortrugen. Direkt von der ungarischen Minderheitenorganisationen wurden in dieser Periode, das heißt bis Ende 1930, 33 Petitionen eingereicht, von denen das Minderheitenkomitee des Völkerbundrates 18 als annehmbar einstufte, was heißt, dass man sich mit diesen Eingaben, Petitionen auch meritorisch befasste. Die ungarische Regierung befasste sich ebenfalls kontinuierlich mit der Gestaltung der Rechte ungarischen Minderheiten. In Mai 1922 wandte sich die ungarische Regierung mit einem Minoritätenmemorandum an die in Genua eine europäische Wirtschaftskonferenz einberufenden Großmächte, welches jene dem Völkerbundrat weiterleitete. Der ungarische Gesandte in London richtete am 18. Juli 22 eine Note an den Generalsekretär des Völkerbundes in der Angelegenheit der Vertreibung von Ungarn aus Jugoslawien gelangenden früheren ungarischen Gebieten. Regelmäßig hat die ungarische Diplomatie die Vollversammlungen, das heißt Konferenzen des Völkerbundes, im Interesse einer wirksameren Gestaltung des internationalen Minderheitenschutzes genutzt. Im September 22 hat der Außenminister Banfi und ein Jahr später der Chefdelegierte des Völkerbundes Ungarns Aponi angeregt. Die Tätigkeit des Völkerbundrates im Zusammenhang mit der Petitionen der Minderheiten uneingenommener objektiver zu gestalten, sowie der Organisationen der Minderheiten im Mechanismus des Minderheitenschutzes eine autonome und umfassende rechtliche Selbstständigkeit zuzuerkennen. Die Bedeutung von Meinung und Standpunkt des vom Völkerbundrat gegründeten Ständigen Internationalen Gerichtes sowie die Schaffung einer Institution lokaler Beobachter erachtete der ungarische Chefdelegierte im Interesse der Beschwichtigung der 40 Millionen europäischen Minderheitenangehörigen als dringendste Aufgabe. Besonders die Institution der dislokierten internationalen Beobachter hat man in Ungarn sehr hoch geschätzt. Sowohl die ungarische Minderheiten als auch die ungarische Diplomatie hat also frühzeitig die Bedeutung der sich unter der Ägide des Völkerbundes entfaltenden und später dann im Rahmen der Zusammenarbeit der Völkerbundvereine bzw. der Interparlamentarischen Union und anderen internationalen Organe belebenden internationalen Tätigkeit zum Schutz der Minderheiten erkannt. Die beim Völkerbund eingereichten Ungarn betreffenden Eingaben wirkten sich im Zusammenhang mit den die ungarischen Minderheiten benachteiligenden Bodenreformen Rumäniens, der Tschechoslowakei und Jugoslawiens hemmend auf die zielbewussten Vorstellungen aus, in ungarischen ethnischen Regionen die Angehörigen der Mehrheitsnationen anzusiedeln. Dies trifft in erster Linie auf das nun zu Rumänien gehörenden Banat zu, wo es gelang, die Interessen der ursprünglichen Besitzer zu verteidigen. Das ungarische Sekretariat neben dem Völkerbund sowie die in Ungarn wirkenden verschiedenen Gruppen des Minderheitenschutzes haben anfänglich mit ihren Petitionen eine diesbezügliche Tätigkeit von Parteien und Organisationen der Minderheiten Ungarn ersetzt, an der es derzeit noch mangelte. Die erste Petition, zum Beispiel über die Frage der Siebenbürger Magyaren, wurde von einem in Budapest wirkenden Verband, von Bocskai Verband, formuliert. Das ungarische Sekretariat des Völkerbundes wiederum hat ebenfalls kontinuierlich die Berichte und Petitionen über von ungarischen Minderheiten erlittene Gravamina gefertigt. Von den ungarischen Minderheitenparteien haben zuerst die oppositionellen Gruppierungen in der Slowakei eine Petition zur Situation der Minderheiten in der Slowakei beziehungsweise in Karpato-Ukraine gefertigt, welche in erster Linie die Beschwerden im Zusammenhang mit der minderheitenfeindlichen Verhalten der tschechoslowakischen Verwaltungspolitik und Volkszählungsstatistik beschäftigte, beziehungsweise die Probleme in deren Schulwesen und ihren wirtschaftlichen Lage zusammenfasste. Die der tschechoslowakischen Regierung zur Begutachtung überreichte Petition wurde mit der offiziellen Prager Antwort in vollem Umfang zurückgewiesen, behauptend, dass ein Teil der Beschwerden jeder Grundlage entbehre, ein anderer Teil in die Kompetenz der internen Rechtsprechung entfalle, während ein dritter Teil der Beschwerden sich noch vor der Unterzeichnung der Minderheitenverträge ergab. Es ist ein typisches Beispiel für die von den betroffenen Regierungen erteilten offiziellen Antworten. Und die Prager Antwortnote, wie bereits zuvor erwähnt, betrifft die der ungarischen Minderheit in Rumänien von Anfang an zahlreiche Petitionen beim Völkerbund gemacht wurden, war doch die erste offizielle Beschwerde, erste offizielle Petition der rumänischen ungarischen Minderheit, jene der ungarischen Grundbesitzer Siebenbürgens und des Banats von 1925, welche eine Überprüfung der diskriminativen Tendenzen des rumänischen Agrarreforms hinsichtlich Siebenbürgens forderte. In Jahren 1925 und 1937 haben die Siebenbürger Magyaren weitere 28 Petitionen an den Völkerbund angegeben. 12 Petitionen waren seitens Privatpersonen Erfolg. 2 Petitionen wurden von der ungarischen Kirche in Rumänien eingereicht. Und 15 Memoranden verfasste die ungarische Partei Rumäniens. Während zu ersterer Gruppe überwiegend Eingaben zum Eigentumsrecht zählten, bezogen sich die Petitionen der Kirche vor allem auf die Rechtsgravamina bezüglich konfessionellen Unterrichts. Die Mehrzahl der Petitionen der ungarischen Partei basierte auf konkreten Gravamina. 1930 waren zum Beispiel die Angelegenheiten der sogenannten Namensanalyse, rumänisch klingende Namen tragende, wurden automatisch als der rumänischen Nation angehörende angestuft, beziehungsweise das Problem der sogenannten Kulturzone, Gegenstand je einer Eingabe. In den Memoranden der ungarischen Partei von 1935 die von ungarischer Seite beanstandeten Verfügungen des rumänischen Verwaltungsgesetzes im Hintergrund, wie zum Beispiel die Entlassung von Postbeamten ungarischer Nationalität oder die weiterhin erfolgende rumänische Praxis der Namensanalyse. 2 Jahre später gaben Anlass zu solchen Petitionen die Art der Verwendung von Ortsnamen in der Presse, die Doppelsprachigkeit von Firmenschildern, die ethnische Proportion von Betriebsangestellten und so weiter. Man hat in Ungarn eine Vorstellung, dass diese Petitionen waren fast ohne Erfolg. Aber gerade diese siebenbürgische Petitionen zeigen etwas ganz anderes. Ganz anderes. In 3 Fällen hatten diese Memoranden der Ungarn von Rumänien beim Völkerbund einen Erfolg, einen Vollerfolg, weil 2 davon sogar aufgrund der Verhandlung seitens des Völkerbundrates, beide standen im Zusammenhang mit Fragen von, des Vermögensrechts. Die 3. erledigte Petition der Ungarn Rumäniens, auf die man einging, war der Einspruch der ungarischen Kirchen Siebenbürgens gegen eine Einschränkung des Privatunterrichts. Diese Verfügung wurde von der rumänischen Regierung nach dem Einschreiten des Völkerbundes geändert. In 12 Fällen hat die rumänische Regierung die Beschwerden auf Anregung des Sekretariats des Völkerbundes aus eigenem Entschluss akzeptiert und sie zumindest teilweise untersucht bzw. Korrekturen vorgenommen. Ein Nachweis für die verhältnismäßig erfolgreich vorgenommenen Beschwerden seitens der ungarischen Minderheit in Rumänien ist jene Tatsache, dass nur in 5 Fällen gar keine Erledigung erfolgte. Jetzt lasse ich raus, eine Seite. Sehr geehrte Kollegen, der Rechtsschutz der ungarischen Minderheiten in der Zwischenkriegszeit war in den 4 Nachfolgestaaten, das heißt in der Tschechoslowakei, Rumänien, Jugoslawien und Österreich, selbstverständlich nicht auf die Beteiligung an den internationalen Minderheitenforen eingeschränkt. Obwohl in dieser Hinsicht die von der Liga des Völkerbundes, der Interparlamentarischen Union und der Minderheitenkonferenzen gebotenen Gelegenheiten von großer Bedeutung waren. Eine Rechtsschutztätigkeit wurde jedoch selbst in diesen Ländern ausgeführt. Ein Großteil des parlamentarischen Wirkens ungarischen Abgeordneter, sowohl in der Tschechoslowakei als auch in Rumänien, umfasste die Tätigkeit von Rechtsschutzcharakter. In der Presse der Minderheiten konnten unzensierte Parlamentsreden der Abgeordneten veröffentlicht werden, wobei die Interpellationen hinsichtlich der Orientierung der öffentlichen Meinung der Minderheiten und auch bei der Vermittlung des Gefühls der Rechtssicherheit eine bedeutende Rolle spielten. Die Aktionen zum Rechtsschutz der ungarischen Minderheiten versuchte die zeitgenössische ungarische Außenpolitik auf sämtlichen Foren wirksam zu unterstützen. Trotzdem erachtete die ungarische Außenpolitik eine Änderung der grundsätzlich als ungerecht angesehenen Landesgrenzen, das heißt die ungarischen Grenzrevisionsbestrebungen, als Hauptziel. Und diesem wurde der Minderheitenschutz strategisch untergeordnet. Während der kurzen Übergangsperiode nach dem Trianoner Friedensvertrag, das heißt bis 1923, versuchte die ungarische Regierung mit ihren Nachbarn bilaterale Verträge zum Minderheitenschutz abzuschließen. Beziehungsweise sie sondierte sogar Möglichkeiten eines bilateralen Minderheitenabkommens und auch ein Abkommens über Grenzrevisionen. Das waren die Verhandlungen zwischen Beneš und Banfi und später zwischen Bethlen und Beneš und mit der Tschechoslowakei in erster Linie. Innerhalb kurzer Zeit stellte sich jedoch heraus, dass Ungarn selbst mit der sich jedweder bilateralen Verträge als bereit erklärenden Tschechoslowakei nicht in der Lage war, ein gemeinsames Abkommen über den Minderheitenschutz zu treffen. Grundlegendes Hindernis hierfür war nämlich jene einfache Tatsache, dass auf dem Territorium sogenannten Trianon-Ungarns, das heißt des kleinen heutigen Ungarns, mit Ausnahme der mehr als 500.000 großen deutschen Minderheit, keine bedeutende nationale Minderheit in kompakten Siedlungen verblieb und die ein Gleichgewicht hätte bilden können im Vergleich zu den zumeist entlang der Grenze kompakt angesiedelten und über ein ausgeprägtes Nationalbewusstsein verfügenden ungarischen Minderheiten in großer Anzahl. Über die ungarländischen Minderheiten wird vielleicht mein Kollege Professor Saas mehr sprechen. Daraufhin kamen in der ungarischen Außenpolitik von etwa 1923 bis 1928 parallel zwei Konzeptionen, zwei Alternativen zur Geltung. Die sogenannte globale Grenzrevisionsstrategie, die einfach alles zurückhaben wollte, die von Anfang an eine irreale Zielsetzung darstellte und deren Rolle sich dementsprechend real gesehen tatsächlich nur auf die Gestaltung einer vorteilhaften Verhandlungsposition beschränkte. Die andere Konzeption der ungarischen Außenpolitik war jene Revisionspolitik, die auf dem ungarischen ethnischen Territorium basierte. Ausgangspunkt dieser war die Bemühung um den Anschluss von Grenzgebieten an Ungarn, in denen das ungarische Ethnikum in der Mehrzahl war. Für viele ungarische Politiker ist aus diesem Grunde der Rechtsschutz der in kompakten ungarischen Gebieten lebenden Minderheiten von herausragender Bedeutung. Und nur deswegen. Dem System des Minderheitenschutzes des Völkerbundes gegenüber war seitens Ungarn eine hochgradige Unzufriedenheit zu verzeichnen. Langjähriger Ministerpräsident Graf Bethlen warf sogar den Gedanken des Austritts aus dem Völkerbund als eine mögliche Form des Protestes dem unwirksamen Minderheitenschutz gegenüber auf. Ende der 20er Jahre differenzierte die offizielle ungarische Außenpolitik bereits zwischen globalen und sogenannten ethnischer Grenzrevision, obwohl man jene allein gemäß ihrer Stufenmäßigkeit und der Mittel der Ausführung unterschied. Während man automatisch die Gebiete entlang der Grenzen mit ungarischer Mehrheit beanspruchte, würde man in den anderen Regionen mit nicht-magyarischen, nicht-ungarischen Mehrheit eine Volksabstimmung fordern. In der ungarischen historischen Einschätzung des Minderheitenschutzes, des internationalen Minderheitenschutzes in der Zwischenkriegszeit spiegelt sich größtenteils die zeitgenössische negative offizielle ungarische Standpunkt wider. Die sogenannte bürgerliche und marxistische Historiografie sprach gleichermaßen von der Pleite und dem Unvermögen des Institutionssystems des Minderheitenschutzes zwischen den beiden Weltkriegen. Man hat nur selten die außerordentliche Bedeutung internationalen Minderheitengarantien und Institutionen erkannt. Zwar beschwerden sich selbst die marxistischen Historiker nach 1945 wegen der vollkommenen Beseitigung des Minderheitenschutzes, doch hat sogar der Mangel an internationalen Foren und Garantien die ostmitteleuropäische Geschichtsschreibung nicht zu einer Art Rehabilitierung des Systems des Minderheitenschutzes aus der Zwischenkriegszeit anregen können. Aufgrund einer kurzen Übersicht und skizzenhaften Darstellung der zeitgenössischen ungarischen Erfahrungen und der Praxis des Rechtsschutzes der Minderheiten können wir zusammenfassend sagen, dass der internationale Minderheitenschutz zwischen den beiden Weltkriegen eine bedeutende Quelle der Rechtssicherheit von Minderheiten darstellte. Für den Kampf in dem heimischen Rechtsschutz eine gute Basis sicherte, sowie politische Parteien und Organisationen der ungarischen Minderheit zur Formulierung der bewussten Ziele des Minderheitenschutzes anregte. Sehr geehrte Kollegen, die Orientierung der ungarischen Außenpolitik auf die Grenzrevisionen hat selbstverständlich den internationalen Rechtsschutz der ungarischen Minderheiten bedeutend komplizierter gestaltet, da die Nachbarstaaten in jeder Äußerung dieser ungarischen Minderheiten eine der ungarischen revisionistischen Forderungen erblickten und jene auch als solche auf den internationalen Foren zu enthüllen versuchten. Trotzdem waren die Regierungen der Nachbarstaaten in zahlreichen Fällen gezwungen, zumindest formell Zugeständnisse zu machen. Und wie es zum Beispiel das Schriftenmaterial des tschechoslowakischen Nationalitätenstatuts beweist, war man in den späteren 30er Jahren zumindest zur teilweisen Selbstkorrektur bereit. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Ich bin Ihnen, Herr Kollege, für Ihr Referat sehr dankbar. Sie haben die ungarische Revisionspolitik geschildert. Sie haben auch in tiefer und ausführlicher Weise Probleme berührt, die heute wieder eine wesentliche Bedeutung für das Leben der Minderheiten erhalten. Ich kann nur das schon erwähnte Verhältnis zwischen Minderheitspolitik und Außenpolitik erwähnen, die Frage des Besitzrechts, eine Frage, die auch jetzt wieder eine Bedeutung erlangt, die Frage der politischen Struktur in den Minderheiten, was Sie zum Beispiel über die Parteiorganisation der Ungar in der Slowakei oder in der Tschechoslowakei gesagt haben. Es handelt sich um Fragen, die, wie gesagt, heute wieder aktuelle Probleme geworden sind und darstellen. Ich kann vielleicht am Ende der ersten Phase dieser Sitzung nur die Hoffnung ausdrücken, dass man imstande sein wird, diesen Problemen bessere Lösungen zu geben.